Let's talk about the fruit of the Spirit. Lass uns über die Frucht des Geistes sprechen. You know, when you ask the people, wisst ihr, wenn ihr Leute fragt, who've been Christians for a long time, die schon eine Weile Christen sind, can you tell me the nine fruits of the Holy Spirit? Kannst du mir die neun Früchte des Geistes sagen? The good Christians can always tell you all the nine. Dann wird ein guter Christ dir immer alle neun aufzählen können. But I don't believe there are nine fruits of the Holy Spirit. Aber ich glaube nicht, dass es dann neun Früchte des Heiligen Geistes gibt. I believe there's only one. Sondern ich glaube, da gibt es nur eine. Because in Galatians 5, Paul says, the fruit of the Spirit is. Weil in Galater 5 sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist. He doesn't talk about fruits, he literally uses the word in singular. Er spricht hier nicht über Früchte, sondern er gebraucht das Wort im Einzahl. Look, here's what he says. Hier ist, was er sagt. But in verse 22. Im Galater 5, 22. But the fruit of the Spirit is love. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Komma, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Komma, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Against such there is no law. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. So, when the Bible talks about the fruit of the Spirit, I don't believe in nine fruits. So, wenn die Bibel hier über die Frucht des Geistes spricht, dann glaube ich nicht an neun Früchte. I believe in one fruit with nine expressions. Sondern an eine Frucht, die sich auf neun verschiedene Arten und Weisen ausdrückt. You know, it's really interesting. We always try to focus on the wrong thing. Es ist so spannend, wie wir immer versuchen, uns auf die falschen Dinge zu fokussieren. Das ist so menschlich. Oh, the fruit of the Spirit is patience. Oh, die Frucht des Geistes ist Geduld. I really need to work more on that. Ich muss mehr an dieser Geduld arbeiten. I'm so impatient. Ich bin so ungeduldig. But I don't believe that. Aber ich glaube das nicht. It never works like this. Weil es funktioniert nie so. So, first of all, you can't make the fruit of the Spirit grow. Erstens, du kannst nicht machen, dass die Frucht des Geistes wächst. Because no tree can make the fruit grow. Weil kein Baum kann machen, dass die Frucht wächst. Look what we do. Schau, was wir machen. The fruit of the Spirit is patient. I've got to become a patient. I've got to become a patient. I've got to become a patient. Ja, die Frucht des Geistes ist Geduld. Ich muss geduldiger werden. Ich muss geduldiger werden. Ich muss geduldiger werden. That's like the tree says. Aber das wäre, wie wenn der Baum sagen würde. The fruit of my trees is mango. The fruit of my trees is mango. The fruit of my trees is mango. Ja, die Frucht meines Baumes ist Mango. Die Frucht meines Baumes ist Mango. Die Frucht meines Baumes ist Mango. I've got to grow more mangoes. I've got to grow more mangoes. I've got to grow more mangoes. Ich muss machen, dass da mehr Mangos wachsen. Mehr Mangos wachsen. Nein! So first of all, there's one fruit that's love. Also erstens, da gibt es eine Frucht und diese Frucht ist Liebe. Ein Frucht, so que é o amor. Everything else is an expression of walking in perfect love. Alles andere ist ein Ausdruck davon, dass wir in perfekter Liebe wandeln. Look, schau. If you walk in perfect love, you will always be a joyful person. Wenn wir in perfekter Liebe wandeln, dann werden wir immer eine freudige Person sein. Which is the second expression of the fruit of the Spirit. Und das ist ja die zweite Ausdrucksweise von der Frucht des Geistes. It's impossible to be miserable if you walk in real divine agape love. Es ist unmöglich, dass es dir miserabel geht, wenn du in echter Agape-Liebe wandelst. I've never met a miserable, truly loving person. Ich habe noch nie eine miserable Person getroffen, der es immer miserabel ging, die wirklich in Agape-Liebe ging. Peace. Friede. If I love Daniel, I will always walk in peace with him. Wenn ich Daniel liebe, dann werde ich immer mit ihm in Frieden wandeln. I'm not trying to seek peace, I'm trying to walk in love. Und dann werde ich mich nicht auf diesen Frieden fokussieren, sondern auf die Liebe, in der Liebe zu wandeln. So focus has to be love and all the rest will naturally grow without your effort. Also der Fokus muss diese Liebe sein und alles andere wird wachsen, ohne dass wir uns groß anstrengen, ganz natürlich. Look, I'm going to give you a beautiful little secret here that I hope will help. Ich werde euch ein wunderschönes kleines Geheimnis geben, von dem ich hoffe, dass es dir hilft. How does the tree produce fruit? Wie kann der Baum die Frucht produzieren? First of all, by surrender. Erstens bei Hingabe. Was? I don't like the word. Ich mag dieses Wort nicht. Don't like surrender, you are not gonna have the fruit of the Spirit manifest in your life. Aber wenn du Hingabe nicht magst, dann wirst du nicht die Frucht des Geistes in deinem Leben manifestiert haben. As the tree surrenders through the roots to the soil. Weil so wie der Baum durch die Wurzel sich dem Boden hingibt. And through the leaves to the sun and receives oxygen, sun and nutrients from the sun. Und so wie die Blätter ihre Nährstoffe von der Sonne bekommen, sich der Sonne hingeben und so der Sauerstoff bekommen, was passiert dann? Everything will grow natural. Alles wird ganz natürlich wachsen. So, since love is the fruit of the Spirit, also da ja Liebe die Frucht des Geistes ist, as you surrender yourself to the love of God, wenn wir uns dieser Liebe Gottes hingeben, allow the love of God to completely conquer your heart, und dieser Liebe Gottes erlauben unser Herz zu erobern total, drink it in every day like the tree drinks in the sunlight and the oxygen and the nutrients, und seine Liebe trinken, so wie die Blätter, die Sonne trinkt durch die Blätter und den Nährstoff bekommt und den Sauerstoff bekommt. Then this love will begin to grow and spill out of you. Dann wird diese Liebe wachsen und aus dir rausfließen. And as this love grows and as you understand the main purpose of life is to love like Jesus loved. Und wenn diese Liebe wächst und du verstehst, dass das größte Ziel des Lebens ist zu lieben, wie Jesus geliebt hat. You will express all of these beautiful nine expressions. Dann wirst du all diese neuen Ausdrucksarten in deinem Leben sehen. We have to stop focusing on the wrong thing. Wir müssen aufhören, uns auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Look. Schau. It's very interesting that it starts with love and it finishes with self-discipline. Es ist sehr interessant, dass es mit Liebe anfängt und mit Selbstbeherrschung aufhört. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Jesus died on the cross not to deliver you from your sins. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um dich von deinen Sünden zu befreien. Did you know that? Hast du das gewusst? Your sins were never the problem. Deine Sünde war nie das Problem. Your sins were only the symptoms. Weil deine Sünde war nur das Symptom. The problem was you. Das Problem warst du selber. When Jesus died on the cross, he died to deliver you from yourself. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist gestorben, um dich vor dir selber zu befreien. We were the center of our life. Wir waren das Zentrum unseres eigenen Lebens. As long as I'm the center of my life, I don't walk in love. Und solange als ich das Zentrum in meinem Leben bin, wandle ich nicht in Liebe. Because love doesn't seek its own interest. Weil Liebe sucht nicht das Seine. So we make ourselves the center of our life. Und wir machen also uns selber zum Zentrum unseres Lebens. Then we accept Jesus as Savior, but never as our Lord. Und dann nehmen wir Jesus als unseren Retter an, aber nie als unseren Herrn. So we add him to forgive us our sins and get us to heaven, but we don't understand that the sins wasn't the real problem. Und wir fügen ihn zu unserem Leben hinzu, um unsere Sünden zu vergeben, damit wir in den Himmel kommen. Aber wir verstehen nicht, dass das nie das echte Problem war. The real problem was my iniquity, which means I was the center of my life. Sondern das wirkliche Problem war meine Schuld, und diese Schuld ist, dass ich das Zentrum meines Lebens war. Isaiah 53 describes this very clearly. Jesaja 53 beschreibt das ganz klar. He took upon him our iniquity. We walked our own ways. That was the iniquity. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Diese Schuld war, dass wir unsere eigenen Wege gingen. Das erklärt es doch ganz klar. So what happens? Und was passiert dann? Stop being the center of your life. Hör auf, das Zentrum deines Lebens zu sein. Understand that Jesus died to take you and all your selfishness on the cross. Und verstehe, dass Jesus gestorben ist, um dich und deinen ganzen Egoismus ans Kreuz zu bringen. Er hat seine Liebe so sehr gezeigt. Now your goal in life is to love as Jesus loved. Dass jetzt das Ziel deines Lebens sein sollte, so zu lieben, wie Jesus liebte. Stop making yourself the center. Und hör auf, dich selber zum Zentrum zu machen. Once you do this and you love, the fruit will always continue to grow and express itself. yourself very naturally. Und wenn du mal anfängst, das zu tun, dann wirst du sehen, wie diese Frucht ganz natürlich wächst und du dich ausdrückst auf eine ganz natürliche Art und Weise. You know, once I began to understand this thing, und weißt du, als ich das einmal angefangen habe zu verstehen, here is what I've noticed in my own life. Dann ist das, was ich in meinem eigenen Leben bemerkt habe. When I slip out of this selfless way of loving and giving my life, wenn ich aus diesem Weg hinaustrete, mein Leben auf eine selbstlose, liebende Art hinzugeben, and I slip into this way of life where I make myself the center for a moment, und ich in diesen Weg reinrutsche, wo ich mich selber für einen Moment zum Zentrum mache, there will be a lack of expression of the other eight parts of the fruit of the Spirit. Dann wird ein fehlender Ausdruck sein, dieser acht anderen Ausdrucksarten dieser Frucht der Liebe. Now I have to put so much effort in and try to be patient. Und ich muss dann so stark versuchen, geduldig zu sein, freundlich zu sein. Try to be self-disciplined. Und versuchen, mich zu beherrschen. No. Nein. Get out of the center. Sei nicht das Zentrum, sei nicht der Mittelpunkt. Liebe ist die Frucht. That needs to be what you focus. Und das muss dein Fokus sein. Being loved by God and loving. Geliebt sein von Gott und ihn zu lieben. And the rest will grow very nice. Und das andere wird ganz natürlich wachsen. We liked it. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. If you did, click the likes. Wenn ja, dann klickt gefällt mir. Share it with your friends. Und teilt es mit euren Freunden. And let us know what you think. Und lasst uns wissen, was ihr denkt. My team loves to read your comments. Unser Team mag es, eure Kommentare zu lesen. I think they do. Also ich denke, sie mögen es. Do you? Oder mögt ihr es? My team is behind the camera. They said they like it. Mein Team ist hinter diesen Kameras und sie sagen, dass sie es mögen. I had to make sure I don't lie. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich nicht lüge. All right. Send us your comments. Okay, schreibt uns Kommentare. Bis zum nächsten Mal.